Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich habe unfassbar guten Kaffee gemacht, der mittlerweile kalt ist. Ich werde diese Folge splitten. Ich habe keine Ahnung, wie lang die sein wird. Egal, ist ja auch völlig egal. Ich werde diese Folge splitten. Ich werde auf eine Frage eingehen, die mir jetzt häufiger gestellt wurde, was ich aber nicht so zu meinem Hauptthema machen möchte, weil ich eigentlich über was anderes reden will, was mich jetzt so die letzten Monate und die letzten 2 Jahre so begleitet hat und was ich ganz interessant finde. Aber zuerst werde ich diese eine Frage, die mir jetzt häufiger gestellt wurde, beantworten. Es geht um meine sexuelle Orientierung, meine Damen und Herren. Und zwar wurde mir die Frage gestellt, wie ich denn rausgefunden habe, dass ich auf Frauen stehe. Und ich werde das jetzt, ich werde nicht so großartig viel so ins Detail gehen, weil ich das schon sehr privat finde. Und ich muss dazu sagen, dass meine Einstellung dazu mittlerweile eine ganz andere ist oder sich die so über die Jahre so entwickelt hat. Und ich bin eine Geschichte von ganz, ganz vielen. Und es ist so vielfältig. Also die Menschen sind so vielfältig, die Geschichten sind so vielfältig. Und ich bin halt eine von Millionen. Und meine sollte man jetzt nicht so als Standard nehmen. Ist vielleicht blöd formuliert, aber es gibt halt viele Geschichten. So. Bei mir war es so gewesen, dass ich es von Kindheit an gemerkt habe, dass ich mich zum weiblichen Geschlecht hingezogen gefühlt habe. Ich habe das gemerkt als Kind und wusste nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe damals zu einer Freundin gesagt, ich glaube, ich bin ein Junge, weil ich dachte, weil ich nicht wusste, dass es Homosexualität nicht gibt. Aber ich glaube, es hat so auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich mich im Grunde auch nicht so wirklich als Frau oder auch nicht als Mann fühle, sondern einfach ich bin. Also ich fühle mich jetzt nicht so als die vollwertige Frau schlechthin. Ich glaube, ich bin alles andere als das. Ich bin einfach ich und ich glaube, das so anzunehmen, tut mir ganz gut. Auf jeden Fall dachte ich damals, dass ich ein Junge bin, weil ich mich zum weiblichen Geschlecht hingezogen fühle. Die Freundin, der ich das damals gesagt habe, die kann sich bis heute noch daran erinnern, witzigerweise, sie hat es auch nicht überrascht, dass ich lesbisch bin. Und es hat irgendwie viele nicht überrascht, dass ich lesbisch bin. Eine Freundin von mir aus der Grundschulzeit hat es auch nicht, naja, egal. Und ich habe mich dann mit 15 das erste Mal so richtig volle Kanne verliebt. Es war ein Vulkanausbruch schlechthin, Liebe auf den ersten Blick. Und es waren einfach so diese Gefühle, die einfach, boah, also gut, es war unerfüllt. Aber meine Güte, wenn man sowas, ich glaube, also das ist einfach, ich finde es ein unfassbares Geschenk, wenn man so empfinden kann. Und trotz, dass es unerfüllt gewesen ist, bin ich sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung, auch weil daraus was Schönes entstanden ist. Aber das ist zu privat. Und das heißt jetzt nicht, dass ich quasi mit 15 mich geoutet habe und dann High Life gemacht habe. Wie gesagt, es war unerfüllt und ich habe natürlich zwischendurch auch Erfahrungen mit Männern gehabt, habe aber gemerkt, das ist jetzt nicht so das. Also ich habe mich da einfach, ich habe gemerkt, es hat sich nie richtig angefühlt. Und Gefühle in dem Sinne für Männer habe ich nie entwickeln können und das war immer nur bei Frauen der Fall. Und die ersten Erfahrungen mit Frauen habe ich dann erst so Jahre später gemacht. Aber als ich sie gemacht habe, habe ich mich zu Hause gefühlt. Also irgendwie so, ich wusste genau, was ich machen muss. Also ich hab mich einfach angekommen gefühlt. Es war genau das, was mir so gefehlt hat. Nicht, dass es mir gefehlt hätte, aber ich wusste genau, dieses Puzzleteil gehört noch dazu. Und ich bin nicht so der Szenetyp. Und wenn man so bei mir mal, also in meine Geschichte so reinguckt, meine Geschichte, also die Erfahrungen, die ich gehabt habe, waren mehr Frauen, die jetzt nicht so die Erfahrung mit Frauen hatten, aber die sie dann mit mir hatten. Und das ist dann halt unterschiedliche Wege gegangen. Manchmal ist es gut gegangen, manchmal ist es schief gegangen. Schief gegangen in dem Sinne, dass die Erfahrung dann für die Frau dann halt doch zu krass gewesen ist oder sie nicht dazu stehen wollte oder konnte und Angst davor hatte oder was weiß ich nicht. Was ja auch völlig okay ist, weil es natürlich... Es ist schon ein Riesenschritt, dazu zu stehen. Und natürlich hat man davor riesengroße Angst, was passieren könnte und was weiß ich nicht. Aber wiederum ist es eine unfassbare Befreiung, wenn man dann dazu steht, weil es einfach unfassbar befreiend ist und man das Gefühl hat, man geht einen Schritt mehr auf sich zu, weil man zu sich steht, zu seinen Gefühlen steht, zu allem steht, was in einem vorgeht. Und ich glaube, das ist das Schöne. Und man sollte sich da weniger Gedanken drum machen, wie dein Umfeld dazu steht, weil das klingt zwar sehr pauschal gesagt, aber wenn dein Umfeld dich bedingungslos liebt, so wie du bist, dann wird sich das genau in diesem Punkt halt beweisen. Ich bin aber auch der Meinung, dass man das... Ich bin jetzt nicht so ein Freund von Etiketten. Mir ist es relativ egal, ob mein Gegenüber... Was für eine sexuelle Orientierung mein Gegenüber hat. Welche Geschichte dahinter steckt. Ob du vorher einen Freund gehabt hast oder nicht. Mir ist es relativ egal, weil es letztendlich um zwei Menschen geht, die etwas füreinander empfinden. Die irgendwas... gegenseitig ineinander auslösen. Und das ist doch das Schöne. Und da ist es doch egal, was man da vorher für eine Geschichte gehabt hat. Also es ist nicht egal, aber ich meine, es geht ja um den Menschen. Es geht nicht um die Orientierung. Und ich sage immer so, so viel, wie es an Menschen gibt, so viele Orientierungen und Geschlechter gibt es auch. Ja, und das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Ich hoffe, ich habe damit die Frage so ein bisschen beantwortet. Natürlich helfe ich da gerne und teile meine Erfahrungen mit. Ich meine nur, dass ich es jetzt nicht zum Aushängeschild meiner selbst machen möchte, weil noch viel mehr zu mir gehört. So. Und das ist für mich ist es jetzt nicht so großartig mehr die Rede wert. Natürlich unterstütze ich das und teile meine Erfahrungen mit. Ich meine nur, dass es jetzt nicht so mein Aushängeschild ist. So. Genau. Und das ist alles, was ich dazu sagen möchte, erstmal. Und jetzt versuche ich irgendwie den Bogen zu kriegen. Ich merke aber, ich kann jetzt keinen Bogen machen, merke ich gerade. Ich kann nicht zwei Themen da reinpacken. So ein Mist. Ich glaube, ich muss das Thema für sich stehen lassen. Ich kann jetzt nicht noch, ich werde das splitten. Dann werde ich halt 2 Folgen heute machen. Das ist schön, dass mir das jetzt, während ich diese Episode mache, auffällt. ja, ich glaube, nee, ich muss das für sich stehen lassen, was ich gerade gesagt habe. Genau. Ja, das mache ich so. Gibt es noch irgendwas dazu zu sagen? Ich weiß es nicht. Ich glaube, was ich vielleicht noch dazu sagen möchte und was ich ganz schön finde, dass aus meiner Schulzeit sich nach meinem Abitur so nach und nach Leute geoutet haben. Und was ich unfassbar schön finde, ich weiß noch, dass es jemanden in meiner Schulzeit gegeben hat, mit dem war ich sehr gut befreundet. Der war so ein bisschen unscheinbar, also der ist jetzt nicht so weiter aufgefallen. Und der hat während meiner Schulzeit, hat er mir geschrieben und hat gesagt, du Maria, ich bin schwul. Ich so, ja, schön. Und er dann so, ja, wie jetzt? Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Ich so, ja, was ist denn? Ja, was soll ich jetzt noch weiter dazu sagen? Wie geht's denn dir eigentlich? Und dann war er so total sprachlos, weil er dachte, ich halte ihm einen riesen Vortrag oder was weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum er das von mir so gedacht hat, weil er wusste ja, dass ich selbst lesbisch bin. Aber für ihn war es halt ein riesen Akt. Und er hat da sonst was von mir erwartet. Aber von mir kam nur so ein, ja, schön für dich, so ungefähr, ne? Also, ne, können wir jetzt endlich. Und er war so mutig, fand ich. Es war, also, da hat sich auch einiges dann während der Schulzeit darum gesprochen, weil er natürlich dazu gestanden hat. Und ich fand das einfach unfassbar bewundernswert. Und halt nach der Schulzeit, nach meiner Abizeit, haben sich dann noch Stück für Stück noch mehr geoutet, was ich sehr, sehr schön finde, weil es genau das halt widerspiegelt, was ich so gesagt habe. So einfach, es gibt jetzt nicht die Orientierung für dich. So, es kann sich so viel entwickeln. So, du kannst die und die Erfahrung machen. Mein Gott, das Leben hat so viel Vielfalt für dich offen. Meine Güte, was für ein schlechtes Deutsch. Aber ich meine, nur weil deine erste Erfahrung vielleicht mit einem Typen gewesen ist und deine zweite und deine dritte auch, heißt es nicht, dass du bis an dein Lebensende. Also ich finde das einfach, ich finde das wunderschön. Also und ja, letztendlich kommt es auf den Menschen an, mehr nicht. Genau. Und in diesem Sinne weiß ich nicht, ob irgendwas, was ich davon gesagt habe, Sinn gemacht hat. Aber ja, gut, dann wird es halt doch ein Thema für sich und eine Folge für sich. Das war nicht geplant, wie so vieles. Und ich wünsch euch einen wundervollen Tag. Und ich möchte an dieser Stelle all meine Leute aus meinem Jahrgang grüßen. Nicht nur aus meinem Jahrgang, sondern auch drunter und drüber und überhaupt. Ich glaube, wir waren so ein paar Jahrgänge für sich und es ist sehr faszinierend, in welche Richtung wir uns alle entwickelt haben. Ja, weil es sehr beruhigend ist, was wir für unterschiedliche Entwicklung machen und die einfach überhaupt keineswegs geradlinig verlaufen. Und ich glaube, das ist so das Schöne. Genau. Und genau darum geht es, glaube ich, im Leben. Dass dein Leben nicht geradlinig läuft. Egal, das ist jetzt wieder unfassbar philosophisch und an dieser Stelle höre ich auf. Bis dann.